Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 10. Sie waren in den Wald gekommen und gingen so nah beieinander, dass ihre Ärmel sich oft berührten. Und die Luft war so still, dass sie nur ganz leise zu sprechen brauchten. Hier und da zwitscherte ein Vogel. Da blieb er unvermittelt stehen und zwang auch sie stehen zu bleiben. »Wie ich mich in diesen Tagen nach Ihnen gesehnt habe«, sagte er. »Nein, nein, erschrecken Sie nicht. Ich sage ja beinahe nichts. Und ich will nichts erreichen. Ich mache mir keine Illusionen. Übrigens verstehen Sie mich vielleicht nicht einmal. Ich beginne falsch und verspreche mich, sage, was ich gar nicht sagen wollte.« Als er schwieg, meinte sie, »wie sonderbar Sie heute sind.« Damit wollte sie wieder gehen. Aber noch einmal hielt er sie an. »Liebstes Fräulein Kieland, warten Sie ein wenig. Haben Sie heute Nachsicht mit mir? Ich fürchte mich zu sprechen. Ich habe Angst, dass Sie mich unterbrechen und sagen, gehen Sie. Und doch habe ich mir in vielen wachen Stunden alles überlegt.« Immer erstaunter sah sie ihn an und fragte, »wo führt das hin? Wo das hinführt? Darf ich Ihnen das mit nackten Worten sagen? Das führt dahin, dass ich Sie liebe, Fräulein Kieland. Ja, eigentlich verstehe ich nicht, dass Sie das so in Erstaunen setzen kann. Ich bin von Fleisch und Blut. Ich habe Sie getroffen und bin von Ihnen bezaubert worden. Das ist wohl nicht so sonderbar. Etwas anderes ist es, dass ich Ihnen das vielleicht nicht hätte eingestehen sollen. Nein, das hätten Sie nicht tun sollen. Aber wozu kann man nicht getrieben werden? Ich habe sogar aus Liebe zu Ihnen schlecht über Sie gesprochen, habe Sie eine Kokette genannt und versucht, Sie herabzuziehen, nur um mich zu trösten, weil ich wusste, dass Sie unerreichbar für mich sind. Ich treffe Sie jetzt das 5. Mal und Sie müssen mir zugute halten, dass ich mich erst heute Ihnen ausliefere, obwohl ich dies beim ersten Mal hätte tun mögen. Außerdem ist heute mein Geburtstag. Ich bin 29 Jahre alt geworden. Und ich sang und war froh, seit ich heute Morgen die Augen aufschlug. Ich dachte, ja, es ist ja lächerlich, dass man auf so dumme Dinge verfallen kann, aber ich dachte mir, wenn du sie nun heute triffst und du gestehst ihr alles, dann kann es vielleicht nicht schaden, dass noch dazu dein Geburtstag ist. Sie wird vielleicht an einem solchen Tag eher gewillt sein, dir zu verzeihen. Ja, es ist lächerlich, ich weiß. Aber dabei ist nur nichts zu machen. Ich bringe Ihnen meinen Tribut dar, wie alle anderen. Es ist traurig, dass Ihnen das heute passiert ist, sagte sie. Sie haben an Ihrem Geburtstag heute kein Glück gehabt. Mehr kann ich nicht sagen. Nein, selbstverständlich. Mein Gott, was für eine Macht Sie haben. Ich verstehe, dass man um Ihretwillen zu allem Möglichen getrieben werden kann. Wissen Sie, dass ich nächtelang vor Ihrem Haus umhergewandert bin, um, wenn möglich, einen Schimmer von Ihnen in einem Fenster zu sehen, dass ich hier im Wald kniete und für Sie zu Gott betete, ich, der ich nicht einmal sehr an Gott glaube? Sehen Sie diese Espe hier? Von hier aus habe ich Ihnen jeden Abend gute Nacht gesagt. Hier habe ich gekniet und die Winde und Sterne gebeten, Sie zu grüßen. Und ich glaube, Sie müssen es im Schlaf gefühlt haben. »Warum sagen Sie mir das nur alles? Wissen Sie denn nicht, dass ich...« »Doch, doch«, unterbrach er sie außerordentlich bewegt, »ich weiß, was Sie sagen wollen, dass Sie seit langem einem anderen angehören und dass ich also ein Mensch bin, der sich eindrängt. Wie sollte ich das nicht wissen? Ich weiß, dass Sie verlobt sind, dass Sie einen Bräutigam haben, den Sie gerne mögen, dass Sie hier also gar nichts erreichen kann. Trotzdem wollte ich versuchen, Sie ein wenig zu beeinflussen.« Ich wollte nicht alle Hoffnung aufgeben. Stellen Sie sich vor, was es heißt, alle Hoffnung aufzugeben. Dann würden Sie mich vielleicht besser verstehen. Wenn ich vorhin sagte, dass ich nichts zu erreichen hoffte, log ich. Ich sagte dies nur, um Sie vorläufig zu beruhigen und um Zeit zu gewinnen, damit Ihnen nicht sofort wieder Angst würde. Ich will damit nicht sagen, Sie hätten jemals Hoffnungen in mir erweckt. Und ich habe mir wirklich nicht eingebildet, dass ich jemand ausstechen könnte. Aber in trostlosen Stunden habe ich mir gedacht, ja, sie ist verlobt und sie zieht bald weg. Leb wohl. Aber noch ist sie ja nicht ganz verloren. Noch ist sie nicht abgereist, nicht verheiratet, nicht tot. Wer weiß? Und es ist vielleicht noch Zeit, wenn ich alles versuche. Es ist ja doch nicht ermunternd, in seinem Innern zu wissen, dass alle Anstrengungen vergeudet sind und man es trotzdem nicht unterlassen kann, sich anzustrengen. Deshalb wehrt man sich auch bis zum Letzten dagegen. Wenn es aber absolut nichts hilft. Es gibt so viele, viele Dinge, die man sich während einer Nacht, in der man keinen Schlaf findet und in seinem Zimmer am Fenster sitzt, ausdenken kann. Es wird 2 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr. Dann will man ein Ende machen und beschließt, bei der nächsten Gelegenheit den Sprung zu wagen und das Ganze einzugestehen. Wenn ich Sie jetzt um etwas bitten dürfte, so würde ich Sie bitten zu schweigen. Ich liebe Sie, aber schweigen Sie, warten Sie 3 Minuten. Vollkommen bestürzt hatte sie ihm zugehört und nicht ein einziges Wort als Erwiderung hervorgebracht. Sie standen immer noch still. »Nein, nein, Sie müssen verrückt sein«, sagte sie und schüttelte den Kopf. Und betrübt und so bleich, dass ihre Augen wie bläuliches Eis aussahen, fügte sie hinzu, »Sie wissen, ich bin verlobt. Sie denken daran und gehen davon aus. Und trotzdem, jawohl, ich weiß es.« Könnte ich sein Gesicht und seine Uniform vergessen? Er ist ein schöner Mann und ich kann keinen Fehler an ihm finden. Aber ich könnte leichten Herzens wünschen, dass er tot und nicht mehr da wäre. Was nützt es, dass ich mir 100-mal gesagt habe, du erreichst hier nichts? Ich unterlasse es lieber, an diese Unmöglichkeit zu denken und sage mir, doch, ja, ich kann schon etwas erreichen. Es kann auch viel geschehen. Noch ist Hoffnung. Und nicht wahr? Es ist noch Hoffnung. »Nein, bringen Sie mich nicht zur Verzweiflung«, rief sie. »Was wollen Sie aus mir machen? Woran denken Sie? Meinen Sie, ich solle? Mein Gott, lassen Sie uns jetzt nicht mehr davon sprechen. Gehen Sie jetzt.« Nun haben Sie mit diesen wenigen dummen Worten alles vernichtet. Sogar alle unsere Gespräche haben Sie zerstört. Und jetzt dürfen wir uns nicht mehr treffen. Warum haben Sie das getan? Nein, wenn ich das gewusst hätte. »Ja, ja, sprechen Sie nun nicht mehr davon. Ich bitte Sie um Ihret und meinetwillen. Sie wissen doch gut, dass ich Ihnen nichts sein kann. Ich begreife nicht, wie Sie jemals so etwas haben denken können. Das darf nun nicht mehr so weitergehen. Sie müssen mich jetzt verlassen und es zu überwinden suchen. Es tut mir wirklich auch für Sie aufrichtig leid. Aber ich kann nicht anders.« »Und soll dies der Abschied sein?« »Sehe ich Sie nun zum letzten Mal? Nein, nein, hören Sie mich an. Ich will ja vernünftig sein, über alles mögliche andere sprechen, nur niemals wieder über das. Darf ich Sie dann wieder treffen, wenn ich ganz ruhig bin? Vielleicht einmal, wenn Sie alle anderen müde sind. Nur darf es heute nicht das allerletzte Mal sein.« Sie schütteln wieder den Kopf, Ihren schönen Kopf, Sie schütteln ihn. Mir ist doch alles so schrecklich. Ach, wenn Sie doch lieber lügen und Ja sagen wollten, nur um mir eine Freude zu machen. Selbst wenn Sie es in Wirklichkeit mir nicht erlauben wollen, Sie wiederzusehen. Ach, das wird traurig, heute sehr traurig, obwohl ich heute Morgen sang. Nur einmal noch. Darum dürfen Sie mich nicht bitten, wenn ich es doch nicht versprechen kann. Und außerdem, wozu sollte es gut sein? Gehen Sie jetzt. Vielleicht treffen wir uns auch wieder. Ich weiß es nicht. Es könnte ja einmal sein. Er stand da und starrte sie an, seine Brust hob sich. Dann nahm er sich zusammen und grüßte. Er ließ die Mütze zu Boden fallen, ergriff plötzlich ihre Hand, die sie ihm nicht gereicht hatte, und drückte sie hart zwischen seinen beiden Händen. Sie stieß einen kleinen Schrei aus und er ließ sie sofort los, ganz verzweifelt darüber, ihr Schmerz verursacht zu haben. Und er stand da und sah ihr nach, als sie ging. Einige Schritte noch, dann würde sie verschwinden. Eine Röte steigt in sein Gesicht. Bewundert beißt er sich in die Lippe und will gehen, will ihr mit verhärmter Inbrunst den Rücken kehren. Er war doch ein Mann, wenn es darauf ankam. Es war gut, alles war gut. Leb wohl. Plötzlich drehte sie sich um und sagte, »Und Sie dürfen sich nicht nachts am Pfarrhof herumtreiben. Das dürfen Sie wirklich nicht.« Um ihretwillen also hat Bisk mehrere Nächte hindurch so wütend gebellt. In einer Nacht war Papa nah daran aufzustehen. »Sie dürfen das nicht, hören Sie. Ich hoffe doch, dass Sie uns nicht beide ins Unglück bringen wollen.« Nur diese Worte. Aber bei dem Klang ihrer Stimme war doch all sein Zorn vorbei. Er schüttelte den Kopf. Und es ist doch heute mein Geburtstag, sagte er. Dabei legte er den einen Arm über das Gesicht und ging. Sie sah ihm nach, bedachte sich einen Augenblick und lief dann zurück. Sie ergriff ihn beim Arm. Verzeihen Sie mir, aber es wird nicht anders. Ich kann Ihnen nicht sein. Vielleicht treffen wir uns später wieder einmal. Glauben Sie nicht? Sie wandte sich um und ging rasch von ihm fort. Eine verschleierte Dame kam vom Quai herauf, wo sie soeben mit einem Dampfer angekommen war. Sie schritt geradewegs auf das Zentralhotel zu. Nagel stand zufälligerweise in seinem Zimmer am Fenster und sah hinaus. Kaum waren ein paar Minuten vergangen, als Sarah die Tür öffnete und ihm eine Karte übergab, auf der mit Bleistift geschrieben stand: Kammer, nur Kammer. Er erhob sich und ging hinunter. Die Dame stand im Gang. Sie hatte den Schleier noch vor dem Gesicht. Nagel verbeugte sich stumm. »Guten Tag, Simonsen«, sagte sie mit lauter, bewegter Stimme. »Simonsen«, sagte sie. Er stutzte, fasste sich aber sofort und rief Sarah zu: »Wo können wir einen Augenblick miteinander reden?« Sie wurden in ein Zimmer neben dem Speisesaal geführt, wo die Dame, so wie die Tür hinter ihnen geschlossen war, auf einen Stuhl sank. Sie war in großer Erregung. Das Gespräch der beiden war stockend und dunkel, mit halben Worten, deren Sinn nur sie allein verstanden, und mit vielen Andeutungen auf die Vergangenheit. Sie hatten sich schon früher getroffen und kannten einander. Die Zusammenkunft währte keine ganze Stunde. Die Dame sprach mehr Dänisch als Norwegisch. »Entschuldige, dass ich dich noch Simonsen nannte«, sagte sie. »Der alte, nette Kosename. Wie alt und nett er doch ist. So oft ich ihn vor mich hin sage, sehe ich dich ganz leibhaft vor mir.« »Wann sind Sie angekommen?«, fragte Nagel. »Jetzt, eben jetzt, vor kurzem. Ich kam mit dem Dampfer. Ich reise gleich wieder fort.« »Schon gleich?« »Sie sind froh darüber, dass ich schon gleich wieder abreise. Glauben Sie, ich sehe das nicht?« »Was könnte ich doch nur für meine Brust tun? Geben Sie mir doch einen Rat. Fühlen Sie her. Nein, höher. Was meinen Sie? Ich glaube, es ist jetzt etwas schlimmer. Es hat sich seit dem letzten Mal um einiges verschlimmert, nicht wahr? Sehe ich unordentlich aus? Ist mein Haar in Ordnung? Vielleicht bin ich auch schmutzig. Ich bin jetzt 24 Stunden unterwegs. Sie haben sich nicht verändert. Sie sind noch ebenso kalt. Haben Sie vielleicht einen Kamm bei sich?« »Nein. Wie verfielen Sie darauf, hierher zu kommen?« »Warum ich Sie aufgesucht habe«, rief sie. »Mein Gott, wie fürchterlich Sie doch sein können. Haben Sie vielleicht Angst, dass ich Sie um Geld bitten werde, dass ich einzig und allein gekommen sei, Sie auszuplündern?« »Tja, warum habe ich Sie wohl aufgesucht? Raten Sie einmal. Wissen Sie denn gar nicht, welch ein Tag und welch ein Datum heute ist? Haben Sie vielleicht Ihren eigenen Geburtstag vergessen?« Schluchzend warf sie sich vor ihm auf die Knie und ergriff seine beiden Hände, in die sie ihr Gesicht legte und die sie an ihre Brust drückte. Sofort wurde er von dieser heftigen Zärtlichkeit, die er sich jetzt nicht mehr erwartet hatte, gerührt. Er zog sie zu sich empor und setzte sie auf seine Knie. »Ich habe deinen Geburtstag nicht vergessen«, sagte sie. »Ich denke immer daran. Du weißt nicht, wie sehr ich in vielen Nächten, in denen ich vor lauter Denken nicht schlafen kann, um dich weine. Du hast immer noch den gleichen roten Mund. Auf dem Schiff dachte ich oft daran. Ich dachte, ob sein Mund noch ebenso rot ist. Wie deine Augen umherirren. Du bist doch nicht ungeduldig, nicht wahr? Sonst bist du der Gleiche. Aber deine Augen irren wirklich umher, als säßest du da und sennest darüber nach, wie du mich so bald wie möglich loswerden könntest. Lass mich lieber auf dem Stuhl neben dir sitzen. Das ist dir gewiss lieber, nicht wahr? Ich habe so vieles mit dir zu besprechen und ich muss mich beeilen, denn bald geht der Dampfer. Und nun verwirrst du mich nur mit deiner gleichgültigen Miene. Was soll ich sagen, damit du mir zuhörst? Im Grunde bist du mir nicht im geringsten dankbar dafür, dass ich mich dieses Tages erinnert habe und hierher gekommen bin. Hast du viele Blumen bekommen? Ja, das hast du gewiss. Frau Stenersen hat wohl auch an dich gedacht. Sag mir doch, wie sieht sie aus, diese Frau Stenersen? für die du Agronom bist. Ich hätte dir auch einige Blumen mitgebracht, wenn ich Geld dazu gehabt hätte. Aber gerade jetzt war ich arm. Herrgott, hör mich doch jetzt diese elenden paar Minuten lang an, willst du nicht? Wie doch alles verändert ist. Erinnerst du dich? Aber daran erinnerst du dich natürlich nicht. Und es ist unnötig, es dir wieder ins Gedächtnis zu bringen. Aber einmal erkanntest du mich schon von Weitem nur an meiner Hutfeder und kamst gelaufen, so wie du sie nur sahst. Du weißt sehr gut, dass das wahr ist, nicht wahr? Das geschah einmal beim Festungsgraben. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich von dieser Sache mit der Hutfeder spreche, lieber Gott. Ich habe vergessen, wozu ich es gegen dich gebrauchen wollte, obwohl es ein gutes Argument war. Was gibt es? Warum springst du auf? Er erhob sich, ging auf den Zehen über den Boden hin und riss mit einem Ruck die Tür auf. Man schellt und schellt ihnen im Speisesaal, Sarah, sagte er zur Tür hinaus. Und als er zurückkam und sich auf den Stuhl setzte, nickte er Kammer zu und flüsterte, ich hab's mir gleich gedacht, dass sie dastehen und durch das Schlüsselloch sehen würde. Kammer wurde ungeduldig. Und wenn sie hereinsehe, sagte sie, nein, warum in aller Welt sind sie gerade jetzt mit 1000 anderen Dingen beschäftigt? Seit einer Viertelstunde sitze ich hier und sie haben mich nicht einmal gebeten, den Schleier zu lüften. Unterstehen sie sich nur nicht, mich jetzt nachträglich darum zu bitten. Sie bedenken nicht, dass es doch fürchterlich ist, bei dieser Hitze einen Winterschleier vor dem Gesicht zu haben. Na, das ist der verdiente Lohn. Was wollte ich auch hier? Ich hörte sehr wohl, dass sie das Mädchen um Erlaubnis baten, einen Augenblick hier hereingehen zu dürfen. Einen Augenblick, sagten sie. Das bedeutete wohl, dass sie hofften, in 1 oder 2 Minuten mit mir fertig zu werden. Ja, ich werfe ihnen das nicht vor. Ich bin nur so unsagbar betrübt darüber. Warum kann ich mich niemals von dir losreißen? Ich weiß, dass du verrückt bist, dass deine Augen ganz verrückt sind. Ja, denk dir, das habe ich gehört. Und ich glaube es gerne. Aber ich kann mich trotzdem nicht von dir befreien. Dr. Nissen hat gesagt, du seist verrückt. Und weiß Gott, du musst verrückt sein, da du dich an einem Ort wie diesem hier hast niederlassen und dich Agronom nennen können. Und immer noch hast du den Eisenring am Finger und trägst unablässig diesen schreiend gelben Anzug, den kein anderer als du am Leib haben möchte. Hat Dr. Nissen gesagt, dass ich verrückt bin? Fragte er. Ja, das hat er gesagt. Willst du wissen, zu wem er das gesagt hat? Einen Augenblick fiel er in Gedanken. Dann sah er wieder auf und fragte, sagen Sie mir aufrichtig, dürfte ich Ihnen nicht mit ein wenig Geld helfen, Kammer? Sie wissen, ich kann es. Niemals, rief sie, niemals. Aber um alles in der Welt, dürfen Sie mir denn eine Beleidigung nach der anderen ins Gesicht schleudern? Ich weiß nicht, sagte er, warum wir hier sitzen und es einander schwer machen sollen. Jetzt aber unterbrach sie ihn weinend und überlegte nicht mehr, was sie sagte. Wer macht es denn schwer? Ich vielleicht? Wie hast du dich doch in diesen wenigen Monaten bis ins Letzte verändert? Ich komme hierher, um... Ich erwarte nicht mehr, meine Gefühle erwidert zu sehen. Du weißt, es ist nicht meine Art, darum zu betteln. Aber ich hatte gehofft, du würdest mich ein wenig nachsichtig behandeln. Herrgott im Himmel, wie traurig ist mein Leben! Ich sollte dich aus meinem Herzen reißen und kann es nicht. Ich laufe dir nach und werfe mich dir zu Füßen. Erinnerst du dich an damals, als du auf dem Drammensweg einem Hund über die Schnauze schlugst, weil er an mir heraufsprang? Ja, das war meine Schuld. Ich schrie, denn ich glaubte, er wolle mich beißen. Nun, das wollte er nicht. Er wollte nur spielen. Und als du ihn geschlagen hattest, kroch er vor uns auf den Bauch und legte sich hin, anstatt davon zu laufen. Damals weintest du über den Hund und streicheltest ihn. Jetzt aber weinst du nicht, obwohl... Aber das soll kein Vergleich sein. Du bildest dir doch wohl nicht ein, dass ich mich mit einem Hund vergleiche. Gott Vater mag wissen, was du in deinem Übermut denkst. Ich kenne dich, wenn du dieses Gesicht machst. Ich sehe, du lächelst. Doch, das tatest du. Du hast gelächelt. Du verhöhnst mich offen ins Gesicht. Ach nein, vergib mir, ich bin jetzt wieder so verzweifelt. Ich bin vollkommen gebrochen. Gib mir die Hand. Ach, dass du niemals die kleinen Versehen vergessen kannst. Es war doch nur ein kleines Versehen von mir, wenn du es dir überlegst. Es war schlecht von mir, dass ich an dem Abend nicht zu dir hinunterging. Du gabst mir ein Zeichen nach dem anderen und ich ging nicht hinunter. Bei Gott, ich bereue es tief. Aber er war nicht bei mir, wie du glaubtest. Er war da gewesen, aber dann war er nicht mehr da. Er war fortgegangen. Ich gestehe es ihr ein und bitte um Gnade. Ich hätte ihn fortjagen sollen, das gebe ich zu. Alles gebe ich zu. Und ich hätte nicht... Nein, ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts mehr. Pause. In dieser Stille hörte man nur Kammers Schluchzen und das Klirren der Messer und Gabeln im Speisezimmer. Sie weinte immer noch und trocknete sich mit dem Taschentuch unter dem Schleier ab. »Denk dir, er ist schrecklich hilflos«, fuhr sie fort. »Er taugt nicht dazu, hart gegen hart zu setzen. Manchmal schlägt er auf den Tisch und wünscht mich zum Teufel, zankt mich aus, sagt, dass ich ihn ruiniere und ist mehr als grob. Aber gleich darauf ist er wieder so unglücklich und kann sich nicht entschließen, mich gehen zu lassen. Was soll ich da machen, wenn ich sehe, wie schwach er ist? Von Tag zu Tag verschiebe ich es, mit ihm zu brechen, obwohl ich es nicht allzu gut habe. Aber beklagen Sie mich nicht, wagen Sie es nur nicht, mir Ihr unverschämtes Mitleid zu zeigen. Auf jeden Fall ist er besser als die meisten und hat mir mehr Freude gemacht als irgendein anderer, mehr als Sie. Ich liebe ihn noch immer so wie früher. Das kann ich Ihnen sagen. Ich bin nicht hierher gefahren, um schlecht über ihn zu sprechen. Wenn ich heimkomme, will ich ihn auf den Knien um Verzeihung bitten für das, was ich hier über ihn gesagt habe. Nagel antwortete, »Liebe Kammer, seien Sie nun ein wenig vernünftig. Lassen Sie mich Ihnen helfen, hören Sie. Ich glaube, Sie brauchen es. Es ist hässlich von Ihnen, es mir abzuschlagen, wenn ich es doch jetzt kann und gerne tun will.« Damit zog er seine Brieftasche heraus. Wütend rief sie, »Habe ich denn nicht Nein gesagt? Können Sie nicht hören?« »Aber was wollen Sie denn dann?« fragte er bestürzt. Sie setzte sich jetzt auf einen Stuhl und hörte auf zu weinen. Es schien, als bereue sie ihre Heftigkeit. »Hören Sie, Simonsen. Erlauben Sie mir, Sie noch einmal Simonsen zu nennen. Wenn Sie nicht böse werden, würde ich gerne etwas sagen.« Was bedeutet das, dass Sie in einem solchen Ort wie diesem hier wohnen? Und warum in aller Welt tun Sie das? Ist es vielleicht so merkwürdig, dass die Leute sagen, Sie seien verrückt? Ich muss mich erst besinnen, wie diese Stadt heißt, so klein ist sie. Und hier gehen Sie herum und spielen Komödie und setzen die Bewohner mit sonderbaren Einfällen in Erstaunen. Sollte gerade Ihnen wirklich nichts Besseres einfallen? Naja, das geht mich in nichts an. Ich sage es auch nur aus Alter. Was glauben Sie, dass ich für meine Brust tun sollte? Mir ist jetzt, als wollte sie zerspringen. Glauben Sie nicht, dass ich den Arzt wieder aufsuchen muss? Aber wie um Gottes Willen soll ich den Arzt aufsuchen, wenn ich kein Öhr besitze? Aber ich will Ihnen ja herzlich gerne etwas vorstrecken. Sie können es mir ja einmal zurückgeben. Na, ist ja auch gleich, ob ich zum Arzt gehe oder nicht, fuhr sie wie ein eigensinniges Kind fort. Wer sollte um mich trauern, wenn ich sterbe? Plötzlich aber schlug sie um, tat, als bedenke sie sich und sagte, wenn ich es mir überlege, warum sollte ich eigentlich nicht Geld von Ihnen annehmen? Warum jetzt nicht ebenso gut wie früher? Ich bin doch nicht so ungeheuer reich, dass ich aus diesem Grund... Aber jetzt haben Sie wieder gerade den Augenblick benutzt, es mir anzubieten, in dem ich so gereizt war, dass Sie im Voraus wissen mussten, ich würde es abschlagen. Ja, das haben Sie. Sie haben das genau berechnet, nur um Ihr Geld zu sparen, obwohl Sie jetzt so viel haben. Glauben Sie, dass ich das wirklich nicht gemerkt hätte? Und selbst wenn Sie es mir jetzt noch einmal anbieten, dann tun Sie das nur, um mich zu demütigen und freuen sich, dass ich schließlich doch genötigt bin, es anzunehmen. Aber da hilft nun nichts. Ich nehme es an und bin dir dankbar. Wollte Gott, ich brauchte dich nicht. Aber das will ich Ihnen sagen. Deshalb bin ich heute nicht hierher gekommen, nicht des Geldes wegen, ob Sie mir nun glauben oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie so niedrig sind, das zu denken. Aber wie viel kannst du denn entbehren, Simonsen? Mein Gott, du sollst dich nicht so sehr entblößen, ich bitte dich. Und du darfst mir glauben, dass ich jetzt aufrichtig bin. Wie viel brauchen Sie? Tja, was brauche ich? Gott, der Dampfer geht doch wohl nicht ohne mich ab. Ich brauche vielleicht viel, vielleicht mehrere hundert Kronen. Hören Sie, Sie sollen sich durchaus nicht gedemütigt fühlen, weil Sie dieses Geld annehmen. Wenn Sie wollen, können Sie es sich bei mir verdienen. Sie könnten mir einen außerordentlich großen Dienst erweisen, wenn ich Sie darum bitten dürfte. Wenn du mich darum bitten dürftest, rief sie außer sich vor Freude über diesen Ausweg. Gott, wie du so reden kannst! Welchen Dienst, Simonsen? Ich bin zu allem bereit. Sie haben noch 3/4 Stunden Zeit, bis der Dampfer geht. Ja, und was soll ich tun? Sie sollen eine Dame aufsuchen und einen Auftrag ausrichten. Eine Dame? Sie wohnt in einem kleinen, niederen Haus unten am Quai. Es sind keine Vorhänge an den Fenstern. Aber es pflegen dort einige weiße Blumen zu stehen. Die Dame heißt Martha Gude, Fräulein Gude. Aber ist es denn nicht Frau Stenersen? Hören Sie, Sie sind auf einer falschen Spur. Fräulein Gude ist sicher gegen 40 Jahre alt. Aber sie hat einen Stuhl, einen alten Lehnstuhl, den ich in meinen Besitz bringen möchte, und dabei müssen Sie mir helfen. Stecken Sie nun übrigens Ihr Geld ein. Dann werde ich Ihnen inzwischen alles erklären. Es begann ein wenig zu dämmern. Die Gäste des Hotels verließen den Speisesaal mit viel Lärm, und Nagel saß noch da und setzte ihr seine Absichten wegen des alten Lehnstuhls auseinander. Es müsse da ein wenig vorsichtig vorgegangen werden, die große Geste nütze hier nichts. Kammer wurde ihm eifriger. Diese verdächtige Mission versetzte sie in Entzücken. Sie lachte laut und fragte beständig, ob sie sich nicht ein wenig verkleiden, auf jeden Fall eine Brille aufsetzen solle. Habe er nicht einmal einen roten Hut gehabt? Den könnte sie aufsetzen. Nein, nein, sie sollen keine Kniffe anwenden, sie sollen einfach auf den Stuhl bieten, den Preis hinauftreiben, sollen bis zu 200 Kronen gehen, ja bis zu 220 Kronen. Und sie können sicher sein, dass er nicht an ihnen hängen bleibt. Sie bekommen ihn nicht. Gott, was für eine Menge Geld! Weshalb sollte ich ihn für 220 Kronen nicht bekommen? Weil ich ihn mir bereits ausbedungen habe. Aber gesetzt den Fall, sie nehme mich beim Wort. Sie nimmt sie nicht beim Wort. Wollen Sie jetzt gehen? Sogar im letzten Augenblick bat sie noch einmal um einen Kamm und sprach ihren Kummer darüber aus, dass ihr Kleid verknüllt sein könnte. Aber ich leide es nicht, dass du dich so viel bei dieser Frau Stenersen aufhältst, sagte sie und zierte sich. Ich leide es nicht. Ich bin sonst untröstlich. Noch einmal sah sie nach, ob sie ihr Geld wirklich gut verwahrt habe. Wie süß du bist, dass du mir all dies Geld gegeben hast, rief sie aus. Und mit einer raschen Bewegung schlug sie den Schleier hoch und küsste Nagel auf den Mund. Aber sie war trotzdem ganz von ihrem sonderbaren Auftrag an Martha Gude erfüllt und fragte, wie kann ich dich davon benachrichtigen, dass alles gut gegangen ist? Oh, ich kann den Kapitän bitten, die Dampfpfeife ziehen zu lassen, wenn es dir recht ist. 4 oder 5 Mal, geht das nicht? Da siehst du nun, ich bin nicht so dumm. Nein, vertraue mir nur. Sollte ich dir nicht einmal diesen Gefallen tun, wenn du... Hör, ich bin heute nicht wegen des Geldes gekommen, glaube mir. Ja, lass dir jetzt noch einmal danken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch einmal fühlte sie nach dem Gelde. Eine 1/2 Stunde später hörte Nagel wirklich kurz 5 Mal hintereinander das Signal einer Dampfpfeife.